But I do have one question. When you get to your little place on Nantucket Island, I imagine you're going to take off that handsome-looking SS uniform of yours. Ain't you? That's what I thought. Now that I can't abide. How about you, Yudovich? Can you abide it? Not one damn bit, sir. I mean, if I had my way, you'd wear that goddamn uniform for the rest of your pecker-sucking life. If I'm aware it ain't practical, I mean, at some point, you gotta have to take it off. So, I'm gonna give you a something you can't take off. Ey, Alter, morgen gehe ich Kino, ich schwör. Ey, Alter, morgen gehe ich Kino, ich schwör. Ey, Alter, morgen gehe ich Kino, ich schwör. Hörte, gehen wir Turnhalle? Höcke, gehen wir Turnhalle? Ey, Alter, morgen geh ich Kino, ich schwör. Höcke, gehen wir Turnhalle? Ey, Alter, morgen geh ich Kino, ich schwör. Höcke, gehen wir Turnhalle? Höcke, gehen wir Turnhalle? Ey, Alter, morgen geh ich Kino, ich schwör.